Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: digitale Stimmbänder, Musik mit dem Vocoder. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Thank you. Kraftwerk mit Mensch-Maschine. Wenn man bedenkt, dass der Vocoder schon in den 30er Jahren erfunden wurde, und zwar in den USA als Instrument zur Stimmverschlüsselung, ist es umso bemerkenswert, dass er sich bis heute als Effektgerät in der Musik gehalten hat. Der Vocoder verknüpft zwei Eingangssignale, wobei das Klangspektrum des einen Signals mit dem anderen gemorpht wird. Im Klartext spricht man auf der einen Seite rein und hält man auf der anderen Seite einen Akkord auf der Orgel. So kann man die Orgel quasi sprechen lassen. Das ist vereinfacht die Wirkungsweise des Vocoders, der damit auch dem Synthesizer ähnelt. Es gibt analoge und digitale Vocoder, die aber im Prinzip alle für den gleichen Effekt entworfen wurden. In der Pop- und Rockmusik hat der Vocoder schon eine richtig lange Tradition, die schon Mitte der 70er begann. Eine der bekanntesten Vocoder-User sind die gerade gehörten Kraftwerk, die sehr dazu beigetragen haben, diesen künstlichen Stimmeffekt salonfähig zu machen. Der heutige Soundcheck beschäftigt sich ausschließlich mit dem Vocoder und ich habe Beispiele aus vielen der aktuellen sowie den vergessenen Epochen der zeitgenössischen Musik für Sie herausgesucht. Bleiben wir in der Gegenwart, hier sind die französischen Daft Punk, bei denen ohne Vocoder gar nichts mehr geht. Bei Daft Punk klingt es fast so, als würden die nicht nur die Stimme, sondern fast alle anderen Instrumente auch durch den Vocoder schicken. Daft Punk vom Album Human After All mit Primetime of Your Life. Kommen wir zu einem Urgestein der Vocoder-Musik, hört man heute Roger Troutman. So wird man unweigerlich an die nervenden Stücke eines Stefan Raab erinnert. Dabei hat sich Raab immer schon an dem frühen Sound von Troutman orientiert. Troutman hatte sich Anfang der 80er auf Vocoder-Funk spezialisiert, seinen Gesang ausschließlich durch den Vocoder und die sogenannte Talkbox geschickt und der Rest ist lupenreine Funkmusik. Mit seiner Coverversion I Heard It Through the Grapevine ist ihm sogar ein kleiner Hit geglückt. Hier ist Roger Troutman. the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again and rub my eyes. This can't be happening when busy streets amiss with people would stop to hold their heads heavy. Trains and sewing machines, all those years, they were here first. Oily marks appear on walls where pleasure moments hung before the takeover, the sweeping insensitivity of this still life. Trains and sewing machines, you won't catch me around here. Blood and tears, they were here first. What you say? That you only meant well. You did, what you say? That it's all for the best, because it is what you say. That it is what we need. You decided this, what you say? What did she say? And some notes came falling out your mouth. It's sweet talk. People were cut. Speak no feeling, no. I don't believe you. You don't care a bit. You don't care a bit. How's else keep falling out your mouth? Sit sweet, talk news. People were cut off. Speak no feeling, no. I don't believe you. You don't care a bit. You don't care. You don't care a bit. Hide and Seek, ein brandneuer Vocoder-Klassiker von der Londoner Musikerin Imogen Heap. Es gab schon Stücke dieser Art von Laurie Anderson, aber Imogen Heap bringt eine aktuelle Note ins Spiel. Sie mischt in dem gerade gehörten Song ihre eigene Stimme mit dem Vocoder und das macht diesen Track irgendwie menschlich. Bis das Album von Heap hierzulande erscheint, muss man sich wahrscheinlich noch etwas gedulden, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Der nächste Track stammt von dem gebürtigen Chilenen Ricardo Villalobos mit Sitz in Berlin. Der vielbeschäftigte DJ und Produzent hat auf seinem Album Alcohofa von 2004 einen modernen Dancefloor-Klassiker mit dem Vocoder produziert, der es in sich hat. Easily, Ricardo Villalobos. Easily. Game of Thrones. Spricht man heute von typischen Vocoder-Stücken aus den 80ern, so fällt schnell der Begriff Electro. Der meint eine Periode in den 80er Jahren, in der amerikanische Kids in den Ghettos und in Vorstädten Kraftwerk und Afrika Bambaataa entdeckten. Bambaataa war einer der ersten, der die Rhythmen von Kraftwerk in die gerade aufkeimende Rap- und Hip-Hop-Musik importierte. Ganz wichtig war hier der Sound des Vocoders. Wir hören im Laufe dieses Soundchecks einige Klassiker dieser Zeit. DJ Matrix aus L.A. kam spät, erst Ende der 80er, mit seinem Vocoder-Hit Feel My Bass, aber dafür gewaltig. This is a promise or not a threat. I'm gonna make you dance and make your body sweat. You have no choice. My beat is gonna make you move. So get into my nasty groove. Yeah. Uwe Schmidt gehört zu den Multitalenten der elektronischen Musik, ob unter seinem Pseudonym Senor Coconut, Atom Heart oder Lisa Carbon oder unter einem anderen Namen. Der in Chile lebende deutsche Soundtüftler ist international gefragt und bekannt. Seine eigene Abrechnung mit dem Thema Pop und Rock findet sich unter Pop Artificiell, Versionen von Hits wie Angie, Jealous Guy und halt auch Be Near Me im Original von der englischen Band ABC. Seine Version klingt so, als hätte er einen Computer mit allen Informationen über diesen Song gefüttert und der spuckt dann seine schräge Version des Titels aus, bei dem vocoderhafte Effekte eine große Rolle spielen. The message is perfectly simple. The meaning is clear. Stray too far and don't disappear. No, don't disappear. Ever had the feeling almost broken too? Said that you were leaving like you do. LB mit Be Near Me. Rammstein sind mittlerweile international bekannt und erfolgreich. Die deutsche Band hat gerade in ihren letzten Veröffentlichungen auch ihren Humor und ihren Sinn für Karikatur bewiesen. Vor allem ihre Vocoder-Version von Mutter ist so drüber, dass sie schon fast wieder gut ist. Und sie zeigt, dass der Effekt mit der Stimmverfremdung auf Rockmusik nicht Halt machen muss. Und auch hier der Effekt voll rüberkommen kann. Hören wir Rammstein mit ihrer Version von Mutter natürlich im Vocoder-Mix.

Drum and Bass Urgestein Adam F. hat mit seinem Weltklasse-Album Colors von 97 auch den Vocoder eingesetzt. In Music in My Mind, was wir gerade gehört haben, generiert er virtuose Gesangsstimmen mit dem Vocoder, die perfekt in seine sphärischen Klanglandschaften passen. Es geht auch anders. Die Formation Doppler-Effekt führen in Sterilization die dunkle Seite des Vocoders vor, zu finden auf Electrophysics. We had to sterilize. We had to sterilize. We had to sterilize. We had to sterilize. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. Wir sind am Ende von Stunde 1 im Soundcheck angekommen. Der letzte Track vor den Nachrichten stammt von New Clues, die aus der 80er Elektro-Ära stammen und damals eine der ersten Adressen waren, wenn es um gut gemachten Einsatz des Vocoders ging. Hören wir Cyborg Dance vom Album Space is the Place. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Come on, take a picture.